Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir machen weiter mit der 80. Frage von unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqidah. Wir sind immer noch bei den Kapiteln der Bücher. Er sagt, was ist die Position des Koran in Bezug auf die früheren Bücher? Also welche Position hat der Koran? Was ist bei ihm unterschiedlich? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben zu dir, O Muhammad, das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war, und als Wächter, in Klammern, Muhaiminan, darüber. Das heißt, der Koran kann man in erster Linie als Bestätigung von den wahrhaftigen Sachen, die vor ihm waren, ja, als Bestätigung von dem, was den Leuten schon vorher gegeben wurden, von zu Isa a.s. zu Musa a.s. und so weiter. Dann sagt er weiter, dieser Koran kann unmöglich ohne Allah ersonnen werden, sondern er ist die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und eine ausführliche Darlegung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, von dem Herrn der Weltenbewohner. Das heißt, er bestätigt, was vorher war, und klärt auf, was sie sozusagen verdreht und vertauscht haben, was die bringt, die Wahrheit. Ja, bringt die Wahrheit, und gleichzeitig bringt er natürlich neue Gesetze, das wird er gleich nochmal erwähnen. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Es ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Leute, die glauben. Ja, und natürlich ist der Koran viel mehr, das ist jetzt nur eine kurze Erläuterung für in Bezug auf die früheren Bücher. Das heißt, bestätigt die Sachen, die vorher gesandt wurden, zeigt die Falschheit darin, bringt dann das Richtige, und gegebenenfalls nimmt er dann Gesetze, die in den vorigen Gemeinschaften vorhanden waren, und aktualisiert sie. Das heißt, der Koran ist die aktuellste Gesetzgebung, das aktuellste, woran sich die Gläubigen halten können. Und dann sagt er, die Gelehrten des Tafsir sagen, Muhaiminan, was wir vorhin erwähnt hatten, als Wächter, garantierend und Zeuge über die Bücher, die vor ihm waren, und sie bestätigend, was bedeutet, der Koran bestätigt alles Richtige, was in den Büchern steht, und negiert alles, was verfälscht und geändert wurde, dann wird er, das heißt der Koran, urteilen, entweder mit Aufhebung oder Bestätigung, mit den Gesetzen, was ich gerade erwähnt habe. Daher, diejenigen, die an die alten Bücher glaubten und nicht auf ihren Versen umgekehrt sind, das heißt nicht verfälscht haben und nicht die Verfälschung geglaubt haben, unterwerfen sich dem Koran. Also die noch den richtigen Glauben hatten, die nicht die falschen. Heutzutage ist es natürlich noch schwer, sowas zu finden. Aber damals, wie Salman alayhi salam, Al-Farisi, und vielleicht noch einige andere, wie zum Beispiel Al-Najasi, der König Najasi, der auch wahrscheinlich einer von diesen Leuten war. Er sagt, wenn sie das hören, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, denen wir vor ihm, das heißt dem Koran, die Schrift gaben, glauben an ihn, an den Koran, wenn er ihnen verlesen wird, sagen sie, wir glauben an ihn. Gewiss, es ist die Wahrheit von unserem Herrn. Wir waren ja schon vor ihm Muslime. Wir waren schon von ihm Gott ergeben. Wir haben uns schon davor Allah subhanahu wa ta'ala ergeben. Ja, das heißt, der Koran bestätigt, was vorher war, in der korrekten Weise. Und er negiert alles, was verfälscht und verändert wurde. Und dann bringt er die richtigen Urteile, gegebenenfalls mit Aufhebung oder Bestätigung, über deren Fiqh oder gegenüber deren bestimmten Urteile. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.